Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Diese Frage stelle ich jetzt Ingo. Ingo ist der erste Anrufer heute Nacht. Hallo Ingo. Ja, hallo Domian. Wie alt bist du? Ich bin 27. 27. Herzlich willkommen. Ja, danke. So, wir beide reden jetzt. Über was? Genau, ja. Ich werde mich jetzt wohl leider ein bisschen unbeliebt machen. Ihr hattet ja neulich schon einen Anrufer. Also ich möchte auch Donald Trump verteidigen. Ja. Oh. Mir verschlägt fast die Sprache. Warum? Ja, es geht mir darum, vorweggeschickt, ich gehe davon aus, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnen wird. Mhm. Aber es geht mir eben vor allem um die Berichterstattung und um die Darstellung, die meines Erachtens so nicht ganz zutreffend ist. Ja. Könnte man ja vielleicht drüber reden, dass da so einiges gedreht wird und im Sinne von Frau Clinton berichtet wird. Aber ich weiß nicht, ob du die Duelle gesehen hast in der Nacht. Ja, habe ich alle gesehen. Da kann man sich ja selbst dann eine Meinung bilden. Und auch das hat dich nicht davon weggebracht, ihn gut zu finden. Nein, weil ja diese Duelle, das sind eine ganz eigene Sache. Das sind leider so Showveranstaltungen, aber eben von beiden Seiten. Also ich meine, man hat, finde ich, bei Hillary Clinton auch gesehen, dass sie da falsch gelacht hat, und sie hat ja zum Beispiel auch gesagt, oh, puh, und so. Das ist von beiden Seiten albern teilweise. Finde ja, ich. Aber jetzt ganz im Ernst, traust du diesem Mann zu, eine Weltmacht zu regieren? Ja, das traue ich ihm schon zu. Er macht das ja auch nicht alleine. Er hat ja da wirklich Unterstützung bekommen, auch von Menschen, die, das kann ich ehrlich gesagt jetzt so hundertprozentig nicht einschätzen, aber die durchaus auch anerkannt sind und als kompetent gelten, wie hier zum Beispiel der General Michael Flynn. Okay, aber mach dich nicht stutzig, dass führende Köpfe seiner Partei, der Konservativen, der Erzkonservativen, sich von ihm abgewandt haben und sagen, das ist unverantwortlich, wenn dieser Mann in die Führungsposition kommt. Naja, ich finde, man sollte sich auch mal anschauen, warum sich manche abgewandt haben. Wenn man sich den Vorwahlkampf angeschaut hat auf der Bühne, haben ja viele ihm vorgeworfen, das wird ja hier in Deutschland gar nicht berichtet, haben viele ihm vorgeworfen, dass er eigentlich Demokrat sei, weil er im Herzen, weil er ja zum Beispiel nicht sich zu 100% gegen eine Krankenversicherung ausspricht. Naja, aber die große Welle des sich gegen Trump wenden kam ja durch beispielsweise dadurch, dass er sich despektierlich geäußert hat über einen toten Soldaten, der Muslim war, sich halt nicht mit den Eltern adäquat getroffen hat und die behandelt hat. Hinzu kamen diese Aufnahmen, wo er sich über Frauen so schäbig geäußert hat und so weiter. Das kam ja erst so im Nachhinein von seinen eigenen Leuten, dass die gesagt haben, jetzt ist das Maß voll, wir können es nicht. Und er würde nicht einmal die Wahl anerkennen. Das war ja der I-Punkt auf alles. Ja gut, in dem Punkt finde ich, ehrlich gesagt, mit der Wahl, mit dem Wahlanerkennen, war er nur einfach zu ehrlich. Man schaut sich mal an, dass Al Gore zum Beispiel im Jahr 2000 schon seine Niederlage eingestanden hatte und hinterher sich durch alle Instanzen geklagt hat, meines Erachtens übrigens zu Recht. Weißt du, Ingo, ich verstehe wirklich Leute, die sagen, auch bei uns sagen, dass sie Kritik haben am System, dass sie Kritik haben an den Medien, dass da vieles gedreht und gewendet wird. Aber das heißt doch nicht automatisch, dass man so einem Wahnsinnigen zujubelt, der offensichtlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, sondern der seine Phrasen runterdrischt, der überhaupt keine politische Erfahrung mit ins Boot nimmt und dann gleich so weit nach oben will. Er hat ja politische Erfahrung ins Boot genommen, indem er seinen Vizekandidaten Mike Pence, ja, gut, und aber er selbst Bill Christie, nicht. Er hat doch keine Ahnung. Er hat vielleicht auch mit dubiosen Mitteln ein Milliardenvermögen gemacht. Kein Mensch blickt da richtig hinter. Er zahlt keine Steuern. Man wirft ihm vor, dass er Menschen schlecht bezahlt hat, unterbezahlt hat und so weiter. Er zahlt keine Steuern. Das hat er beim Duell offen zugegeben, weil das Gesetz diese Lücke so offen lässt. Na gut, da muss man auch differenzieren. Was er gesagt hat, ist, dass er durch Abschreibungen, durch Verluste in der Vergangenheit in manchen Jahren keine Einkommensteuern gezahlt hat. Es gibt ja auch noch andere Steuern, also sein Unternehmen. Aber im Klartext, dann sag mir doch mal so 2, 3, 4 Punkte, wo du sagst, da ist das ein richtig guter Typ und diese These, die gefällt mir, so wünsche ich mir einen amerikanischen Präsidenten. Ja, ich kann da dem Anrufer von neulich zumindest teilweise recht geben, was die Sache mit Russland betrifft. Also da finde ich das doch für eine Welt deutlich angenehmer, wenn da versöhnliche Töne angeschlagen werden. Ich bin nun auch kein Putin-Fan, aber da jetzt mit so einer Schärfe aufzutreten, wie das die Clinton ja auch tut, halte ich schon für gefährlich. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Meinung des Anrufers von neulich, dass dann es dann gleich Atombomben regnet. So drastisch ist es vielleicht nicht. Mhm. Aber es... Okay, seine Russland-Vorstellung, außer diesem einen Satz wird da auch nicht viel hinterstecken. Aber da gebe ich dir natürlich recht. Es ist immer gut, wenn die wichtigsten Großmächte miteinander im Gespräch sind und keine Konfrontationen gefahren wird. Fragt sich nur im Moment, von wem die Konfrontation kommt. Aber egal. Ein weiteres Beispiel. Weiteres Beispiel wäre die Krankenversicherung. Er hat zwar gesagt, er will Obamacare komplett abschaffen, aber er will ja dann will ein intelligenteres System installieren. Im Moment ist es eben so, dass auf Bundesstaatenebene da einzelne Versicherungsgesellschaften quasi ein Monopol haben, weil jede nur in ihrem eigenen Bundesstaat agieren darf. Das wäre zum Beispiel ein... Interessierst du dich so, bist du so im Detail, interessierst du dich so sehr für amerikanische Politik? Ja, ich weiß auch nicht, das ist schon länger so. Aber du bist nicht irgendwie halb Amerikaner, oder? Nein, also ich bin absolut... Okay, noch ein drittes Beispiel. Ja, dass er sich zurückziehen will aus, dass er das Militär zurückziehen will aus einigen Weltgegenden, ich würde mich eben da weitaus wohler fühlen mit Trump, weil er eben meines Erachtens nicht so schnell irgendwo einmarschiert. Das haben wir ja im Irak gesehen, was das anrichten kann, was das für ein Vakuum hinterlässt. Da gebe ich dir auch recht, aber meine Sorge wäre, dass ich mir mit ihm noch viel mehr Sorgen machen würde, weil der impulsiv ist, weil der nicht strategisch denkt, weil der irgendwie sich dann vielleicht auf seinen männlichen Schlips getreten fühlt durch irgendeine Aktion und dann auf das Knöpfchen drückt. Ach, das glaube ich eigentlich nicht. Also er hat zwar manchmal eben auch in den Debatten einen schärferen Ton angeschlagen, aber das ging ja nie in Richtung Militär oder Ähnliches. Man muss, finde ich, eben immer im Hinterkopf behalten, dass Hillary Clinton als Senatorin damals für den Irakkrieg gestimmt hat. Mhm. Und dass Donald Trump bei den Vorwahldebatten George W. Bush sehr scharf kritisiert hat, was ich auch gut finde. Ich wäre damals auch für Al Gore gewesen. Das ist lustig. Du wärst damals für Al Gore gewesen und bist heute für Trump. Ja. Ja. Das ist so, als hättest du lange Zeit die Grünen unterstützt und wählst jetzt die AfD. Aber die Welt ist halt verrückt im Moment. Nein, AfD wähle ich mit Sicherheit nicht. Nein, ich meine, so würde das vielleicht, könnte man das vergleichen. Aber Ingo, ich glaube, wir sind uns, ich bin ziemlich sicher, dass das nicht werden wird. Ja, bin ich auch. Wie man die Stimmung so hört von dort drüben. Wir können es ja gar nicht richtig beurteilen. Ja. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Du hast ein Idol, das wird verlieren, aber immerhin bevorzugst du ihn. Ja. Ja. Danke. Und auch für den Mut, dass du das erzählt hast hier und dich geäußert hast. Danke für das Gespräch. Alles Gute, Ingo. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. So. 0800 220 50 50. Und hier ist Lissi. Lissi ist 64. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Lissi, guten Morgen. Ja, ich bin froh, dass ich dich mal erreichen konnte. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Über eine Vergewaltigung in der Kindheit. Die dir widerfahren ist? Ja, genau. Wie alt warst du? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Wer war der Täter? Mein Onkel. Und du kannst dich an diese Tat noch erinnern? Ja, zuerst nicht, aber im Nachhinein kam das dann immer wieder durch. Und der durfte bei mir im Zimmer schlafen. Und zuerst war er ganz zärtlich zu mir, was ich ja von meinen Eltern nicht kannte. Ich bin eine Tochter von 4 Geschwistern. Und Und er durfte dann bei mir im Zimmer schlafen. Mhm. Und von meinen Eltern kannte ich keine Liebe. Wie alt war der Onkel damals? Ja, so an die 50. Ach, so alt schon? Mhm. Aha. Und warum darf ein 50-jähriger Onkel im Zimmer von der kleinen Lissy schlafen? Tja, wenn ich das wüsste. Und dann habe ich das meinen Eltern erzählt. Und dann haben die gesagt, das wäre normal. Und dann haben die mir immer eine Puppe geschenkt. Wie oft ist das denn vorgekommen? Ja, jede Woche. Über welchen Zeitraum? Bis dass ich 14 war. Bis dass du 14 warst? Mhm. Ach so. Ich hatte gerade am Anfang verstanden, das wäre ein, zwei Mal passiert, als Nein. du 5 warst. Bis du 14 warst? Ja, dann war ich ihm zu alt. Dann warst du ihm zu alt. Aber dann ist mir auch klar, dass du das noch in Erinnerung hast, alles. Ja, klar. Dann warst du ihm zu alt. Glaubst du das? Nein, das sagte er mir. Das hat er dir damals gesagt? Mhm. Auch daran kannst du dich noch erinnern? Ganz genau. Das muss dir doch ganz merkwürdig vorgekommen sein, so ein Satz, oder? Ja, natürlich. Du sprichst von Vergewaltigung. Heißt das, dass er Geschlechtsverkehr mit dir hatte? Zuerst nicht. Zuerst war er ganz zärtlich, hatte mich gestreichelt, was ich ja von meinen Eltern nicht kannte. Mhm. Und, Entschuldigung. Und dann auf einmal holte er sein Geschlechtsteil raus, das musste ich dann streicheln. Und dann steckte er mir das im Mund und erklärte mir, was ich tun sollte. Und das war für mich so ekelig. Mhm. Und er sagte aber, das wäre normal. Und er ist auch bei mir gekommen. Und für mich war das das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, habe ich gedacht. Und als du dann älter wurdest, ging es über den Oralverkehr dann auch noch hinaus, dass er ja genau ja mhm. genau ich bin dann kam eine Woche später und dann ist er in mich eingedrungen von hinten. Ich habe geblutet wie ein Schwein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und dann haben die zu mir gesagt, ich soll mich nicht so aufregen, das wäre alles ganz normal. Ich dürfte mich nur mit keinem darüber unterhalten. Und dann kriegte ich immer meine Puppen weitergeschenkt und so weiter und so fort. War das war ein leiblicher Onkel? Nein, das war ein Freund von meinem Vater. Ach so. Da haben wir nur immer Onkel dran gesagt, weil wir den von Kind auf kannten. Die familiäre Situation sonst war ziemlich kaputt, weil du jetzt schon zweimal gesagt hast, du hast Zärtlichkeit und Liebe von deinen Eltern gar nicht erfahren. Ja, meine Eltern waren grausam. Also zu euch allen? Nein, nur zu mir. Nur zu dir? Mhm. Wie kommt das? Ja, das weiß ich nicht. Mein Vater hat sich immer Jungens gewünscht. Und vielleicht war es das, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Die wievielte warst du denn in der Geschwisterreihenfolge? Die zweite. Die zweite. Weil ich ja eine Zwillingsschwester habe, eine Eineige, und die war ganz anders wie ich. Die ist, wie soll ich sagen, robust, die ließ sich nichts gefallen und die ging damals ging sie auf den Strich. Und so weiter. Und ja, Moment, langsam mal. Das ist eine Zwillingsschwester. Und die Zwillingsschwester wurde von deinen Eltern besser behandelt als... Das ist ja merkwürdig. Und auch meine ältere Schwester. Hat die Zwillingsschwester denn nicht, als du Kind warst, mit dir zusammen im Zimmer geschlafen? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich hatte ein Zimmer alleine und meine Zwillingsschwester hatte ein Zimmer mit meiner ältesten Schwester. Wie hast du dich denn so als Kind mit deiner Zwillingsschwester vertragen oder verstanden? Zuerst ganz gut und nachher wurde das immer schlimmer. Hältst du es für möglich, dass deine Eltern dafür Geld bekommen haben, dass sie dich quasi diesem Mann zur Verfügung gestellt haben? Das weiß ich nicht. Ja, man kann es ja eigentlich gar nicht anders sonst sich vorstellen. Ja, mir läuft das auch immer wieder durch den Kopf, was er mich verkauft hat. Die Eltern haben mitbekommen, dass du blutest. Du hast es vorher den Eltern gesagt, dann haben die gesagt, ist nicht so schlimm und schenken dir eine Puppe und das geht über Jahre. Das geht über Jahre und Jahre. Ja, genau. Da kann man ja nichts anderes vermuten, als dass sie mit dem unter einer Decke gesteckt haben. Sie haben mit ihm unter einer Decke gesteckt. Ja, natürlich. Was ist dann später passiert, als du älter wurdest? Hast du Anzeige erstattet? Nein, da noch nicht, weil ich immer noch Angst hatte. Weil ich sehr viel Schläge von meinen Eltern bekommen habe. Und ich bin dann auch nach irgendwo hingefahren und wollte mich ins Jugendheim einliefern lassen, weil ich es zu Hause nicht mehr ausgehalten hatte. Und das haben meine Eltern aber verweigert. Das heißt, du bist dann, bis du erwachsen warst oder volljährig warst, zu Hause gewesen? Nein, ich habe mich mit 17 habe ich mich volljährig schreiben lassen, weil damals war es ja so, dass man erst mit 21 volljährig ist. Und ich habe dann mit 17 mich volljährig erklären lassen. Das hat damals 50 D-Mark, glaube ich, gekostet. Um da rauszukommen. Und habe dann meinen Mann geheiratet, der aber noch schlimmer war wie meine Eltern. Das war wahrscheinlich damals so eine Hoffnung, da schnell rauszukommen und dann zu heiraten. Und da hast du ja gar nicht in Ruhe den Mann angucken können. Genau. Wann hast du dich zum ersten Mal an einen Arzt, an einen Psychiater oder an die Polizei gewandt? Ich an die Polizei gar nicht. Ich habe mich habe ich mich von dem Mann scheiden lassen, weil der mich nur geschlagen hatte. Und ich war dann schwanger und er wollte das Kind nicht. Da ist er mit mir nach Schevelingen gefahren und wollte das Kind da abtreiben lassen. Und das habe ich nicht zugelassen. Das heißt, das Kind ist auf die Welt gekommen? Das Kind ist auf der Welt gekommen, genau. Und wie er das Kind denn gesehen hat, hat es natürlich geliebt. Er hat das Kind auch nie angefasst, nur mich. Ich bin von ihm vergewaltigt worden und zusammengeschlagen worden. Der hat mit seiner Freundin, das war eine Freundin von mir, die ich im Kindergarten schon kannte, hatte der ein Verhältnis angefangen und die schlief dann auch bei mir im Bett. Ich wurde dann auf dem Stuhl festgeschnallt und musste zugucken, wie die das trieben. Und dann kam er aus ihr raus und drückte mir das Geschlechtsteil so ungewaschen im Mund. Und dann habe ich angefangen zu brechen. Und dann hat er mich vom Stuhl gehauen und hat mich dann unter der Heizung getreten. Ach du lieber Gott. Wie alt warst du da? Da war ich 26. Und da war das Kind schon auf der Welt? Nein, da war ich ja... Doch, da war mein Sohn schon auf der Welt. Ich habe den mit 24 bekommen. Ja, da war das Kind schon auf der Welt. Wann hast du dich denn von diesem brutalen Mann getrennt? Ja, wie mein Sohn 2,5 Jahre alt war, dann konnte ich nicht mehr und habe mich dann von ihm getrennt, hat mich aber nicht in Ruhe gelassen. Er kam seinen Sohn immer abholen. Wir hatten das gemeinsame Sorgerecht, leider. Und dann ging mein Sohn nach unten und er kam dann nach oben und dann im Hausflur wurde schon die Klamotten vom Körper gerissen und dann ist er auf mich drauf. Wann hast du, um die Frage nochmal zu wiederholen, wann hast du zum ersten Mal einen Psychologen oder Psychiater aufgesucht? Wie mein zweiter Freund war, ich war im fünften Monat schwanger, der ist dann verstorben. Und ich habe das alles nicht verkraftet. Und dann musste ich zum Psychiater, Leben nehmen wollte. Wer ist verstorben? Der ist verstorben. Wer? Mein zweiter Freund, wo ich auch im fünften Monat schwanger war. Und an was ist der verstorben? Am Versagen der Ärzte im Klinikum. Also hatte der eine Erkrankung und man hat ihn nicht richtig behandelt? Nein, der hatte einen Trümmerbruch in der Wirbelsäule. Wir waren in Urlaub. Und hatte dann mit dem Motorrad einen Unfall. Daran wäre er aber nicht gestorben. Er hatte eine doppelseitige Lungenembolie bekommen im Krankenhaus. Und die Ärzte haben ihn als Simulant ignoriert und haben gesagt, der braucht nichts und so weiter. Und dann bin ich dann wieder zurück ins Zimmer. Ja, und dann schnappte er nach Luft, da habe ich mir einfach eine Ärztin, aber was es eine Anästhesistin war, wusste ich nicht, ins Zimmer gezogen. Ja, und wie denn mein Mann, den Mann gesehen hat, da haben die natürlich alle Knöpfe. Dann tat der Aufzug es nicht, dann tat der Sauerstoff es nicht, dann wurde er ins noch alte Klinikum transportiert, dort wurde er operiert. Also du hast eine ganze Menge mitgemacht und bist dann infolge dieser weiteren Katastrophe zu einem Psychiater gekommen. Genau. Lissi, was hast du ein schweres Leben gehabt, wenn ich allein ein das sehr schon... schweres Leben. Wie geht es dir denn heute? Beschissen, auf Deutsch gesagt. Lebst du alleine? Ja. Wie viele Kinder hast du insgesamt in deinem Leben bekommen? Zwei. Hast du denn wenigstens ein gutes Verhältnis zu den Kindern? Super. Super. Und warum geht es dir heute so schlecht? Ja, weil ich mit Depressionen zu tun habe und ich das einfach nicht aus dem Kopf bekomme. Ich bin jetzt sehr schwer krank geworden. Ich habe Morbus Crohn, ich habe Osteoporose, ich habe Eiter in den Nieren und. Du bist wegen dieser schweren Vergangenheit nie in einer richtigen Psychotherapie gewesen? Nein. Dann wird es aber allerhöchste Zeit. Ich weiß, ich war jetzt in der Reha. Und dann habe ich mit einem Psychotherapeuten gesprochen, den Namen kann ich auch gerne nennen. Nee, den brauchst du nicht. Der ist in Köln, der Dr. Nein, den brauchst du nicht, nee, keine Namen hier. Brauch und der hat zu mir gesagt, ich müsste mich dringendst um einen Therapieplatz kümmern. Das finde ich allerdings auch, Lissy. Dass der kleine Ausschnitt, den du uns jetzt erzählt hast, ist schon so erschütternd. Und ja, das ist ja noch nicht alles. Nein, das ist mir klar. Wenn wir beide uns eine Stunde oder zwei Stunden unterhalten würden, würdest du mir noch viel. Ja, genau. Noch viele Sachen. Genau. Du weißt, dass im Hintergrund bei mir auch immer Psychotherapeuten, Psychologen arbeiten. Ja, habe ich gehört. So, das ist heute auch der Fall, der Frank arbeitet. Frank hat dieses Gespräch hier jetzt mitgehört. Ja. Ich rate es dir auch ganz dringend, diesen Schritt zu unternehmen. Ja. Und ich möchte, dass der Frank dich jetzt nochmal anruft, um dir noch ein paar Einzelheiten zu erklären, wie du es anstellen könntest. Ja. Sollen wir es so machen? Ja. Dann wünsche ich dir wirklich, dass du bald einen Therapieplatz bekommst und dass du dich ein wenig stabilisieren kannst. Nein, ich kann nicht mehr. Ich gehe nicht mehr aus dem Haus raus. Ich bin fertig mit den Nerven. So, und das heißt, es muss was passieren? Ja, dringend. Dringend. Gut, Lissy, dann bitte ich dich aufzulegen und der Frank, mein Psychologe, ruft dich jetzt gleich an. Vielen, vielen Dank. Von Herzen alles Gute. Ja, danke, dir auch. Dankeschön, Lissy, tschüss. Darf ich ein Autogramm haben? Ja, dann sagst du meinem Psychologen deine Anschrift gleich. Ja, gut, danke. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 50 und hier ist Markus. Markus ist 17, guten Morgen. Nicht Markus, ich bin Marius, hallo. Oh, Marius, Entschuldigung, hier steht's auch richtig. Ja. Marius, ja, 17, guten Morgen. Folgendes, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darüber reden soll. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren mit meiner Stiefschwester zusammen. Mhm. Und naja, mein Vater findet das halt, also der darf das halt nicht rausfinden. Ich halte das halt geheim. Vor ihm, also... Da piepst was im Hintergrund, hörst du es? Das ist ein Telefon. Okay. Sorry. Das ist die Tochter der neuen Partnerin deines Vaters. Genau, die sind seit zwei Jahren zusammen, mein Papa und die Mutter meiner Freundin. Und die Freundin ist wie alt? Die ist jetzt auch so alt wie ich, 17. Und dann habt ihr euch relativ schnell ineinander verliebt? Ging eigentlich, ja, so ein halbes Jahr hat das schon gedauert. Mhm. Aber, ja. Und das ist jetzt ganz geheim? Ja, das ist geheim, genau. Wohnt ihr alle zusammen in einem Haus, in einer Wohnung? In einem Einfamilienhaus. Wohnt ihr alle zusammen? Ja. Das ist ja eine heikle Situation. Ja. Die Mutter ahnt auch nichts. Nein. Also deine Stiefmutter dann? Da würden wir in Gefahr laufen, dass mein Vater das erfahren würde. Mhm. Wer weiß es überhaupt? Gute Freunde. Ja. Wie macht er das denn? Ich stelle mir das sehr anstrengend vor, wenn man da so in der Familie zusammenlebt. Das ist sehr anstrengend. Wir sind auch nicht so oft zu Hause. Und wenn wir zu Hause sind, dann sind die Eltern nicht da. Mhm. Was sind denn das so für Tricks, um das zu vernebeln, zu kaschieren, dass ihr zusammen seid? Hast du da ein paar Beispiele? Naja, kaum welche. Also die Eltern sind dann meistens in der Stube. Mhm. Wir sind halt in unseren Zimmern, schreiben dann halt und ja, kommt halt auch nicht mehr so oft vor, da wir halt kaum noch zu Hause sind. Und wie gesagt, wenn wir zu Hause sind, dann sind die Eltern nicht da. Mhm. Und wenn es dann halt der Fall sein sollte, dann sind wir halt beide getrennt. Also ich in meinem Zimmer, sie in ihrem. Hattet ihr schon in der gemeinsamen Wohnung Sex? Ja. Da waren die Eltern nicht da? Ja. Oder guckten die unten Fernsehen? Nee, die lassen uns auch in Ruhe so. Wir sind ja schon alt genug. Also die kommen jetzt nicht andauernd rein und überprüfen, was wir jetzt machen oder so. Aber die kriegen doch bestimmt mit, dass ihr euch ziemlich gut versteht. Ja, schon. Aber die denken halt, das ist normal so. Also, dass wir halt einfach nur guten Kontakt zueinander haben. Ja. Weil wir uns sympathisch finden. Wobei, ich wäre da schon skeptisch. Zwei in dem gleichen Alter ungefähr verstehen sich sehr gut. Hätte ich dann schon eher ein Auge drauf. Was glaubst du, was geschieht, wenn das rauskommt? Oh, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Wer ist denn krasser drauf? Der Vater oder die Stiefmutter? Oh, der Vater, ja. Also die Stiefmutter bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich glaube, der wäre das irgendwie recht latte so, aber... Wie stark bist du verliebt? Stark. Und sie? Ja, sehr stark. Also ich lieb's dir halt echt Unmengen, aber ich wüsste auch nicht, was ich mit einer anderen machen sollte. So. Also moralisch habe ich da überhaupt keine Bedenken. Ihr seid stief... Sie passt zu mir und ja, ich habe bis jetzt auch noch niemand anderen gefunden. Sie ist auch meine erste Freundin. So. Ja. Und ich bin ihr erster Freund. Ja. Was glaubst du denn, warum dein Vater ausrastet? Uff, der ist allgemein sehr streng. Und der wird das nicht tolerieren wollen. Der ist da ganz komisch drauf. Ihr seid ja de facto Fremde. Ihr seid ja keine Geschwister. Auch wenn das Wort Stiefgeschwister genannt wird, aber ihr seid ja Fremde. Genau. Insofern ist das ja völlig in Ordnung, wenn ihr euch verliebt. Ja, aber das wird er nicht okay finden. Und vor allen Dingen ist das natürlich alles ein bisschen heikel, dass ihr da alle noch zusammen wohnt. Wie lange ist das denn noch geplant, dieses Zusammenwohnen? Ungewiss, bis wir beide ausziehen. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist mir klar, dass ihr zusammen wohnt, bis ihr auszieht. Aber wann zieht ihr aus? Gibt es da schon Pläne? Nein, noch nicht. Ich muss jetzt auch erstmal meine Schule fertig machen, das dauert auch noch ewig. Sie muss sich noch eine Ausbildung suchen, das ist heikel. Das ist in der Tat heikel. Das finde ich auch heikel. Wenn ihr mit offenen Karten spielt, lauft ihr Gefahr, dass ihr rausgeschmissen werdet. Grün. Ja. Ja? Ja. Und hast du das schon mal durchgespielt? Ja, in meinem Kopf, das ist heikel. Mein Vater würde ausrasten. Ich mache folgenden Vorschlag, Marius. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen und dann planen wir das mal im Hintergrund, nicht in der Öffentlichkeit, was du und ihr tun könntet. Das ist immer besser, wenn man das nicht öffentlich plant, der Marius. Hier ist Anna Maria. Anna Maria ist 36. Guten Morgen, Anna Maria. Hallo, Domian. Hallo, hi. Anna Maria. Grüße dich. Hi, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Mein Thema, Domian, ist Eifersucht. Du bist eifersüchtig? Nee, mein Freund ist eifersüchtig. Ach, dein Freund ist eifersüchtig. Kurz die Fakten, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt seit 4 Monaten zusammen. Ach so, eine junge, frische Liebe. Ja, absolut. Und schon tickt er aus? Ja, also ich wusste eigentlich schon von vornherein, dass er ein bisschen spezial ist. Er hat mir gesagt, er mag keine Frauen, die lackierte Fingernägel haben, die, ja, ich sag jetzt mal, tussihaft durch die Gegend laufen, mit einem weiten Ausschnitt. Trifft das auf dich alles zu? Ich habe mir schon mal ganz gerne die Fingernägel lackiert. Und läufst du tussihaft durch die Gegend? Nee, würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich bin eigentlich eher so, ja, mehr so die sportlichere Ja immerhin, Frau. Immerhin hat er sich in dich verliebt. Also so schlimm kann es ja nicht sein für ihn. Richtig. Er hat sich in mich verliebt und ich mich in ihn. Und ich muss dazu sagen, wir kennen uns schon seit 6 Jahren. Ach so. Woher kanntet ihr euch so lange? Wir haben uns damals in der Sauna kennengelernt. In einer normalen Sauna oder in einer Sexsauna? Nee, in einer normalen Sauna. In einer normalen Sauna, ja. Okay. Genau, da hat er mich damals angesprochen, ja. Gut, da hatten wir ja die besten Möglichkeiten. Ich muss dazu sagen... Ja, bitte? Ich muss auch dazu sagen, dass ich damals in einer Beziehung war, ja. Okay, ja. Und dann war das 6 Jahre einfach eine Bekanntschaft, oder wie? Wir hatten eine Affäre. Ach so. Während du noch in einer Beziehung warst? Ja. Und dann? Keine Affäre mehr? Oder wie? Ein paar Mal getroffen. Und ja, wie gesagt, wir hatten eine Affäre. Und weil in meiner Beziehung, weil ich einen Tiefpunkt in meiner Beziehung hatte und er hat mir da irgendwo gut getan und ich habe auch mehrere Mal überlegt, wegen ihm mit meinem damaligen Freund Schluss zu machen, habe es aber nicht getan. Mhm. Und dann ist aber dann auch der Kontakt, daher, dass er wahrscheinlich auch wieder eine Freundin hatte, auch wieder eingeschlafen. Genau. Okay, und wie lange hattet ihr dann gar keinen Kontakt bis jetzt zu dem jetzigen gekommen? 2 Jahre. Ah ja, okay. 2 Jahre. 2 Jahre, okay. Genau. So, jetzt sag mal, erzähl mal, inwiefern er eifersüchtig ist und was er so macht. Ja, ich habe dann nach meiner 10-jährigen Beziehung, die ich vor 5 Monaten beendet habe ich wieder Kontakt zu ihm aufgenommen. Mhm. Und ja, es war und es ist eigentlich auch noch alles unglaublich schön. Also ich sag mal so, also irgendwie, wenn wir Sex haben, knallt die Erde, sag ich immer. Und es ist unglaublich schön mit ihm. Also wir haben, okay, ja, meine Frage war gewesen. Zeit und, genau, wegen der Eifersucht, ja. Genau. Also es ging dann los, dass er gesagt hat, dass er wünscht, dass ich mich bei Facebook abmelde. Mhm. Es sei eine Kontaktbörse für ihn, wo man Frauen anflirtet oder Frauen Männer anflirten können. Und damit käme er nicht klar. Machst du's? Und dann habe ich mich dort abgemeldet. Mhm. Wie? Das war das. Ja, das war schon ziemlich albern, muss ich dir sagen. Es ist ja nicht nur eine Kontaktbörse, sondern einfach auch eine Kommunikationsverbindungsgeschichte mit Freunden und Bekannten. Und genau, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit Bekannten. Also, ich habe Facebook genutzt wie eine Zeitung. Ja. Ich habe die letzten 10 Jahre auch als Model gearbeitet und Promotion und Messe und Pipapo und habe ein großes Netzwerk aufgebaut. Und da hast du dich jetzt abgemeldet? So, ich will noch ein paar Beispiele. Also er hat dich quasi gedrängt, aus Facebook rauszugehen. Wo zeigt sich seine Eifersucht noch? Wie gesagt, er kommt da nicht damit klar, dass Frauen sich die Fingernägel lackieren. Das war dann so der nächste Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, dann mache ich halt einen Naturlack drauf. Also er kommt nicht nur damit klar, dass Frauen ihre Fingernägel lackieren, sondern er kommt damit nicht klar, dass du deine Fingernägel lackierst, oder wie? Ja. Genau. Und er sagt dann, bitte lackiere dir deine Fingernägel nicht. Ja, nicht rot oder pink oder schwarz oder was weiß ich. Sondern? Er möchte halt Natur pur. So. Okay. Und eine Frau, die es nicht nötig hat, aufzufallen. Und er meint damit, dass man dann die Männer damit heiß machen will. Oder dass man als Frau es nötig hat, aufzufallen. Okay, hast du seinem Wunsch entsprochen? Wie meinst du das jetzt? Na, also hast du die Fingernägel nicht mehr lackiert? Richtig. Also ich habe mich, wie gesagt, bei Facebook abgemeldet. Ich habe das mit dem Nagellack sein gelassen, wo ich mir gedacht habe, naja. Okay, noch ein Beispiel. Ja. Dann ging es dann so los, dass er in mein Handy geguckt hat, immer und immer wieder. Mhm. Und dort auch den einen oder anderen männlichen Kontakt wohl gesehen hat, wo er auch nicht mit klar kam, wo er gesagt hat, ich möchte, dass du dein Handynummer löscht. Also wenn du mit mir zusammenbleiben willst, dann möchte ich, dass du dich bei Facebook löscht und dass du deine Handynummer wechselst. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Also Facebook, okay, möchte ich versuchen, darauf zu verzichten, weil da sowieso viel Zeit drauf geht. Aber meine Telefonnummer, die habe ich von Anfang an, seitdem ich ein Handy habe. Warum soll ich meine Telefonnummer löschen? Ja, aber du hast da Kontakte und die ganzen Kerle und überhaupt. Und okay, so. Hast du dich genau mit dir zusammen? Hast du dich durchgesetzt? Nee. Ich habe meine Telefonnummer dann. Ich bin mit ihm zusammen. Also die Telefonnummern, die er kritisiert hat, hast du gelöscht? Richtig. So, liebe Anna Maria. Du bist eine Frau von 36 Jahren. Bist du noch bei Trost, was du da machst? Allein die 3 Beispiele, die du mir jetzt genannt hast, Facebook, Fingernägel, Handy, sind so heftig, dass man dich wachrütteln muss. Das kannst du nicht machen. Du bist doch keine Sklave, keine Sklavin dieses Typs. Nee. Und nee, wenn der nach 4 Monaten schon so anfängt, möchte ich nicht wissen, was bei euch los ist, wenn ihr 4 Jahre oder nur 2 Jahre zusammen seid. Ja. Das lass definitiv nicht mit dir machen. Lackier, ich war letztens auf so einem Fest. Wenn du Spaß hast, dir dann dich schön zu machen, deine Fingernägel zu lackieren, lackier sie. Wenn du mit deinen Freundinnen kommunizieren willst über Facebook, mach das. Und du löscht keine einzige Nummer mehr. Er hat auch gesagt, dass er auch feste Dinge in seinem Kopf hat, wie zum Beispiel, er möchte nicht mit einer Frau zusammen sein, die alleine feiern geht. Mhm. So, und dann habe ich auch gesagt, ich habe kein Interesse, alleine feiern zu gehen. Ich bin auch mittlerweile aus dem Alter raus, wo ich in Diskotheken gehe, alleine und Party machen und keine Ahnung, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Wenn dann bin ich auch damals mit meinem Partner zusammen losgezogen, mit Freunden. Aber alleine das zu formulieren, ist schon schwachsinnig. Ja, natürlich darfst du alleine. Ich war letztens auf einer Herbstkirmes, die jedes Jahr ist, wo wir drauf bestehen, ich mit meiner Schwester, dass wir einmal im Jahr dahin gehen. Und dann war diesbezüglich, sind wir da zusammen hingegangen und nach ein paar Minuten war direkt schon Theater, weil wir da jemanden getroffen hatten an einem Bierstand, den ich schon seit 25 Jahren kenne. Mit dem habe ich mal, als ich 14 oder ich weiß nicht, vielleicht war ich 16, habe ich mit dem mal geküsst. So. Und dann stehen wir an dem Bierstand und wer begegnet uns? Dieserjenige halt. Und dann sagt er zu ihm, ach ja, mit Anna habe ich auch schon geknutscht. Und dann steht er da. Ach, dein neuer Lover war auch dabei, nicht nur die Freundin. Genau, ja. Genau. Okay. Und dann sagte halt mein alter Bekannter, ach ja, das ist halt dein neuer Lover. Und dann hab ich die beiden vorgestellt und da standen ja viele andere Leute auch noch drumherum. Mhm. Aber dieserjenige stand da halt gerade, keine Ahnung, das ist halt ein alter Bekannter. Okay, da hat er gesagt, mit dir habe ich auch geknutscht. Und was hat dann dein Freund gemacht? Genau, und er stand dann da und war völlig perplex und hat sich nur noch mit meiner Schwester unterhalten. Ich bin dann nach ein paar Minuten zu mir, habe mir seine Hand genommen, er hat dann meine Hand so weggehauen und hat gesagt, ich muss mal eben auf Toilette. Ja, und dann ist er auf Toilette und kam nicht mehr wieder und ist abgehauen. So, jetzt frage ich dich. Und kam nicht mehr wieder und er meinte, ja, ich hätte ihn belogen und warum habe ich ihm das denn nicht gesagt, dass da jemand ist, mit dem ich dann schon rumgeknutscht hätte und ich würde ihn total dämlich dastehen lassen. Mhm. Ich sage, Entschuldigung, ich sage, es tut mir leid, dass ich denjenigen nicht aufgezählt habe, mit dem ich mal vor, ich weiß nicht, 25 Jahren geküsst habe. Da war ich Teenager. Weiß ich schon gar nicht mehr genau, wie das war. Okay. Warum bist du mit dem zusammen noch? Ich bin... Der Sex knallt, ja, das habe ich schon verstanden. Ja. Aber das muss dich doch letztendlich so abtören, so ein Verhalten. Ja. Was ist denn da... Das habe ich ihm auch schon gesagt, dass ich mir wünsche, dass er mir vertraut und dass es da überhaupt keinen Grund gibt, mir da zu misstrauen. Ja, du hast ja bisher auch viele Fehler... Du hast ja auch viele Fehler jetzt gemacht. Du hast dem ja nachgegeben. Warum tust du das? Ja, weil ich ihm zeigen will, dass er mir vertrauen kann und dass ich auf ihn zukomme und dass alles in Ordnung ist. Nee, es ist A, nicht alles in Ordnung und so gehst du nicht auf ihn zu, wenn du seine absurden Bedingungen da erfüllst. Du bist ein eigener Mensch mit deinem eigenen Leben und wenn er dir da so massiv reinfunkt, dann ist das nicht der richtige Mann für dich, Mensch. Ich weiß auch nicht. Das habe ich ja zum Teil auch schon zu ihm gesagt. Ich sag, vielleicht bin ich einfach nicht die richtige Frau für dich. Aber auf der anderen Seite sind da so viele Dinge, die wir. Ja, es ist. Was sind denn da für viele Dinge außer dem Sex, was toll ist? Ja, alles eigentlich. Ja, was denn noch? Wir sind alles sehr naturverbunden. Aber das, was das Wichtigste ist, nämlich das Vertrauen in eine Beziehung, das ist nicht da. Das ist nicht da. Ja. Ja, das sage ich mir auch. Ich meine, ich habe 10 Jahre Beziehung hinter mir. Denjenigen habe ich verlassen, weil kein Respekt mehr und kein Vertrauen mehr da war, Domian. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ich habe gerade 10 Jahre Beziehung hinter mir und ich habe einfach keine Lust mehr auf Stress. Ich will mit dir Zeit verbringen und mit dir einfach in Frieden zusammen sein. So, dann mach das es doch. Ist ja das nächste Ding, dass er mir da nicht vertraut. Er meint auch, dass das mit mir und meinem Ex-Freund nicht gegessen ist. Gut, da musst du jetzt Bedingungen, da musst du jetzt Vorgaben formulieren und sagen, nur auf dieser Basis können wir beide ein friedliches Leben führen. Wenn du das nicht akzeptierst, dann geht es eben nicht. Du bist am Zug, du kannst das machen. Mhm. Und ich würde mich auf all diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, das würde ich alles wieder zurückdrehen. Das ist dein Leben, Schluss aus. Wenn er das nicht mitmacht, dann vertraut er dir nicht und liebt dich auch nicht genug. Dann will er dich einfach besitzen. So ist das. Ja. Liebe Anna, ich kann dir gar nicht mehr sagen. Das war jetzt du hast mir so krasse Sachen gesagt und ich habe dir jetzt meine klare Meinung dazu gesagt. Mehr ist nicht drin. Du musst das jetzt überlegen, wie du das für dich regelst in deinem Leben. Ja? Ja, da kommen noch viele andere Dinge dazu und ich bin ja wegen ihm dann auch nach Dortmund gezogen und ja, okay. Wahrscheinlich kommen noch viele Sachen. Ich beginne jetzt gerade noch meine neue Stelle. Ich bin Altenpflegerin und da ist mein Auto kaputt und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich von Dortmund dann nach Herne kommen soll. Okay, das vertiefen wir jetzt alles nicht. Du musst das Grundding lösen. Nämlich das Grundding ist das zwischen dir und deinem neuen Freund. Nochmal, wenn der nach vier Monaten schon so drauf ist, dann sehe ich mit großer Sorge der Zukunft entgegen. Handle in deinem Sinne, damit du ein glückliches Leben und dann vielleicht auch ihr ein glückliches Leben führen könnt. Anna-Maria. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Tschüss, alles ciao. Alles Gute dir auch. Dankeschön, ciao. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, 1.41 Uhr, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema Geister, Engel und Dämonen. Und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die Kontakt zu Toten haben oder hatten, die Kontakt zu Engeln haben, die vielleicht das Gefühl haben, vom Bösen besessen zu sein, die schon mal eine Geistererscheinung hatten oder bei denen es schon mal gespukt hat. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Geister, Engel und Dämonen morgen Nacht, dann meldet euch bitte an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr unter unserer Nummer 0800 220 50 50 an. Engel, Geister, Engel und Dämonen. Das Thema morgen. Das Thema heute ist frei und hier ist Thomas. Thomas ist 57. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Um was geht's bei dir? Am Sonntag hat sich der Todestag meiner Frau zum zweiten Mal gejährt. Ist das richtig? Sie hat sich 1985 mit Hepatitis C infiziert in einem Krankenhaus durch Bluttransfusion und hat das ziemlich lange überlebt. Wir haben drei Kinder gekriegt. Aber eigentlich ist das Thema positiv besetzt, weil wir als Familie von ihr erst in der Palliativstation, die du auch kennst, und später in einem Hospiz von ihr Abschied nehmen konnten. War sie hier in Köln im Mildred-Scheel-Haus? Die war im Mildred-Scheel-Haus. Und mein Dank gilt auch dir. Es ist positiv bei mir besetzt, weil als sie eingeliefert wurde oder endlich den Platz im Mildred-Scheel-Haus bekam, die Nacht vorher habe ich gelesen, wie du mit der Tochter von Mildred Scheel das besucht hast. Und das Buch setzt sich immer weiter fort. Wir wussten auf einmal, was da möglich ist, weil du beschreibst, was da möglich ist. Das war immer einen Tag vorher, bevor wir das gemacht haben. Sie ist allerdings in einem Hospiz gestorben, hier in Köln. Es hat uns sehr erleichtert. Wir haben jetzt auch den Todestag wieder zusammen. Wir fünf Männer, wir sind ja fast alle jetzt erwachsen, gefeiert. Und ich kann nur sagen, es hat sich viel in Deutschland getan. Und auch das, was du unterstützt, kann man immer finden. Aber man muss auch als Familie oder Partner oder Söhne den Weg gehen. Ihr habt, es sind vier Söhne da. Drei Söhne. Und eine Fehlgeburt, wo sie sich kontaminiert hat mit dem Blut. Ach so. Und du zählst den ungeborenen Menschen dazu, als du gerade gesagt hast, wir fünf. Ja. Ja, das finde ich sehr schön. Der zweite Todestag. Also wir haben dann bei der dritten guten Geburt, also in der Zeit der Schwangerschaft, erfahren, dass sie diese Krankheit hatte. In den 80er Jahren konnte man das gar nicht machen und die gleiche Klinik, wo auch die Palliativstation war, fühlte sich auch in der Pflicht. Insofern haben sich da auch immer mal wieder Türen aufgemacht. Das heißt, deine Frau war sich bewusst, dass sie sterben wird? Ach, das hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, Es gibt die Transplantation, es gibt die Pille, es gibt die Hoffnung, es gibt den Professor, dem noch was einfällt. Mhm. Und das andere ist, mein Leben geht doch zu Ende. Das war ihr bewusst. Ich muss dazu sagen, sie hat schon 1983 meinen Vater mitbegleitet, der dann auch an Leberzirrhose gestorben ist. Uns war das im Prinzip bewusst. Und in den 90er Jahren die Interferonbehandlung wollte sie nicht. Also das hat ja große psychische Probleme. Und wenn man eine Familie ist. War das ja eine ganz, ganz lange Belastung, weil diese Krankheit war immer da. Die war immer zwischen euch. Ja, sie war erst aufgetreten mal bei der dritten Schwangerschaft, also bei der vierten Schwangerschaft. Ist uns erst 91, 92 mitgeteilt worden, dass sie Hepatitis C-Trägerin ist. Gut, aber es war dann immer noch eine sehr lange Zeit, wo... Ja. Man das so im Kopf hatte, dass sie die schwere Erkrankung hat. Ja. Konnte sie zum Schluss gehen? Ja, sie konnte gehen. Also, sie hat es relativ spät, also wir haben es als Ehepaar besprochen und sie hat es relativ spät, also erst in der Endphase, meinen Söhnen gesagt, auch ja, mit dieser Hoffnung, es gibt vielleicht noch was, aber ich glaube, im Inneren war ihr und mir damit auch klar, dass dieser Weg zu Ende geht. Wart ihr als Familie in der letzten Stunde bei ihr? Wir waren ab dem Übergang in das Hospiz rund um die Uhr bei ihr, natürlich nicht alle. In der Todesnacht und dem letzten Atemzug waren zwei Söhne da. Die anderen, also mein anderer Sohn, der dritte Sohn und ich, sind dann in der Nacht hingefahren. Und ja, das Zimmer hatte sich sowieso schon entwickelt wie ein Familienzimmer und Freunde waren da. Und wir hatten auch die Möglichkeit, dass sie fast zwei Tage dort aufgebahrt war. Nun hattest du ja, ich unterhalte mich jetzt mit dir, du ja auch sehr lange Zeit, dich mit dem Abschied, mit dem Tod zu beschäftigen. Dennoch, als der Tod dann kam, wie war es für dich? Für mich war der Weg dorthin eine unheimliche Erfahrung, die man natürlich immer zwei hat. Einmal hat man Angst, einmal, es ging ja auch lange, das Thema, ist irgendwer von uns kontaminiert, passiert was bei der Geburt und. Diese Angst und war natürlich immer da und meine Frau hat das auch mit Verschwiegenheit gelöst. Aber der letzte Weg, die letzten 6 Wochen, sage ich, waren wir uns wieder so nah wie 1981, als wir geheiratet haben und damit auch sehr positiv besetzt. Und ja, es hat, glaube ich, ihr die ganzen Umstände, die Angst vor dem Tod genommen in meine Zukunft auch. Ich glaube... Also für dein Menschen, Leben meinst du auch, hast du auch die Angst verloren? Ja. Ich habe halt eine allumfassende Patientenverfügung, so wie ich mir das vorstelle. Das muss jeder für sich entwickeln. Ich weiß, dass meine Söhne, auch wenn mir in irgendeiner Form des Abschiednehmens was passiert, mir zur Seite stehen, sofern sie das räumlich und zeitlich können. Nun sind 2 Jahre vergangen. Am Sonntag, hast du gesagt, war der Todestag. Wie ist es dir in diesen 2 Jahren ergangen? Naja, gut, nach dem Tod funktioniert man. Man muss das Leben neu ordnen. Ich persönlich habe mich absolut reduziert. Wir haben eine große Altbauwohnung in einem schönen Kölner Stadtteil. Ich habe mich aber auch durch so Japan-Erfahrungen zurückgezogen. Ich wohne heute nur noch auf 27 Quadratmetern, habe 2 Söhnen die Wohnung überlassen, die da Jungen-WG haben, was ja auch in Köln vielleicht ganz gut ist, wenn man noch billigen Wohnraum hat. Das spielt da auch eine Rolle. Ich kann mich aber reduzieren und habe auch gemerkt, dass ich mich reduziere. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit wir haben, aber ich sag und ich bin glücklich, seit 2 Monaten wieder in einer Beziehung zu sein, die ähnlich ist wie die Beziehung zu meiner Frau. Aber eine Zeit lang braucht man dafür. Trauer, Bewältigung, sogar Psychotherapie, das ist schon ein Thema. War das für dich eine Überwindung oder schwierig, in eine neue Beziehung zu gehen, mit dieser Trauer und der Geschichte im Hintergrund? Mit der Person überhaupt nicht, weil sie großes Verständnis hatte und die mich jetzt auch, dazu kommt auch der Geburtstag meiner Frau ist nah am Todestag, mich genau an diesen beiden Tagen jetzt auch begleitet hat. Mhm. Und ja, das heißt, sie ist mit altes Wissen und unheimliches Vertrauen und trotzdem so neu. Mhm. Das heißt, eigentlich ist eure tote Frau unter euch und es, die neue Freundin akzeptiert das. Also wir haben das Bild vom kleinen Prinzen, da oben sind die vielen Sterne und irgendwann treffen wir uns alle ohne Zeit, Ansehen. Auch den schlimmeren Zeiten werden wir uns da oben wieder treffen und da spielt, glaube ich, Ehe oder zweite Beziehung keine Rolle. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, so wie du euch geschildert hast und deine Frau geschildert hast, dass das auch ganz im Sinne deiner Frau ist, dass du eine neue Liebe findest. Ich glaube ja. Ja. Das muss man erlernen, das besteht bestimmt, also das Trauerjahr oder zwei Trauerjahre muss man sich geben, mhm. aber das Leben geht weiter. Ich bin ja auch noch, obwohl meine Söhne erwachsen sind, in gewisser Verantwortung als Familienvater auch da verantwortlich. Mhm. Aber die akzeptieren auch meine neue Partnerin allumfassend und dann gibt's halt das letzte Drittel des Lebens mit noch einem anderen Partner vielleicht. Ja, und das ist auch toll, dass die Jungs auch die neue Partnerin akzeptieren. Das ja, ist ja schön. Das kann man nicht immer erwarten. Nein, aber nein, nein. Das, bist du noch ich glaube, das ist ein großer Weg. Ja. Ja. Bist du noch berufstätig, Thomas? Ich bin noch voll berufstätig. Darf ich fragen, was du machst? Ja, ich bin Kameramann. Kameramann, also ein Kollege ja, quasi. Ja, Freiberufler wie du. Ich bin erst um 11:45 eben nach Hause gekommen und dann hat mir dein Team sich angerufen, weil ich eigentlich auf jemanden reagieren wollte. Vorletzten Freitag war ein Sohn, der über das Hospiz so ein bisschen am Zweifeln war und du ihn ja doch so rumgedreht hast. Das war der erste Eindruck, warum ich angerufen habe. Ja. Und auch Dank sagen, also nochmal, Interview mit dem Tod kann man genauso lesen wie das tibetanische Totenbuch. Wenn man will, bringt es einem was. Bei mir ganz aktuell sogar Räume, die du mir vorher beschrieben hast. Ich danke dir sehr herzlich. Das ist ein großes, großes Lob und ein großes Kompliment. Vielen Dank, Thomas. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast und wünsche dir, deiner Familie und auch deiner neuen Liebe, euch allen alles Gute von Herzen. Ich wünsche dir für die Schlussrunde alles Gute und bin gespannt, ob ich nochmal ein Buch von dir lesen darf. Ich hoffe, Thomas. Alles Gute von Herzen. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Man sieht sich. Ciao. Ja, tschüss. Ciao. Nochmal zwischendurch der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Geister, Engel und Dämonen. Und entsprechend möchte ich gerne mit euch reden, die ihr Erfahrungen habt mit Geistern, mit Engeln, mit Dämonen. Spukt es bei euch? Habt ihr Kontakt zur Totenwelt? Habt ihr Kontakt zu Engeln? Hattet ihr vielleicht sogar schon mal das Gefühl, in eurem Leben vom Bösen besessen zu sein? Und so weiter. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch bitte an unter domian@wdr.de oder ruft ab 0 Uhr an oder morgen während der Sendung, die wir immer hoffentlich morgen auch pünktlich um 1 Uhr beginnt. So, hier ist Christian. Christian ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christian. Weswegen rufst du an? Es geht darum, dass ich am 16.05. mit einem Freund aus der Stadt Essen zu mir nach Hause gegangen bin. In diesem Jahr, genau. Ja, ja. Und dann an der Bushaltestelle von Leuten beleidigt worden bin als schwule Sau, Schwuchtel, Homo. Ja, ist der Freund, seid ihr zusammen, ihr beiden? Nee, ist ein Kumpel. Also ein Kumpel. Mhm. Das ist ein Kumpel. Also es war einfach nur so, haben die euch angemacht, weil ihr zwei Jungs wart und dort gegangen seid. Ja, und ich kannte die auch vorher aus Pöbeleien in der Stadt. Die sind bekannt, das ist hier ein kleiner Ort, Hattingen. 60.000 Leute. Bist du denn schwul? Ja, ich bin schwul. Und wussten die das? Wissen die das? Die wissen das, ja. Okay, so, was ist dann genau passiert? Ja, wir sind dann zu mir zur Tür gegangen. Ich bin rein. Ich wollte gerade die Tür zumachen. Da merke ich auf einmal, dass die Tür nicht mehr zuging, weil einer der drei Täter hat dann seinen Fuß dazwischen gestellt. Ich machte dann die Tür auf und sagte dem, den drei, die sollen gehen, und sie hörten einfach nicht. Wo war denn in dem Moment dein Kumpel? Der stand im Flur. Der war auch schon in der Wohnung? Der war in der Wohnung drin, ja. Im Haus. Also die haben euch quasi verfolgt? Die haben uns verfolgt, okay. Genau. Mhm. Ja, und das ging dann so weiter, dass dann einer mir in die Brustwarzen kniff, Dazu kam dann noch mein Vater und die Freundin von meinem Vater, die dann auch sagten, sie sollten ja wohl gefälligst gehen. Denn du wohnst bei deinem Vater in der Wohnung. Genau, ich wohne bei meinem Vater. Mhm. Und ja, der zweite versuchte dann nach der Freundin, um meinen Vater zu treten. Und der dritte, der stand da einfach nur so. Das ging dann eine ganze Zeit und die ging nicht. Ich versuchte mich dann so zu wehren. Das hat aber auch nicht geklappt. Und dann kam meine Schwester, die schrie dann rum und dann gingen die Täter. Mhm. Ja, dann hatten wir Anzeige erstattet. Mhm. Und dann ging das so weiter, dass ich am nächsten Tag, das war der internationale Tag gegen Homo- und Transphobie, da war ich auf dem Weg nach Essen wieder, da war eine Veranstaltung. Und auf diesem Weg wurde ich dann im Rehschock-Karree von zweien der Täter, von dem 14-Jährigen und von dem 15-Jährigen. So jung sind die. Ja, und ja, der dritte ist 19. Mhm. Ja, die haben mich dann in C&A verfolgt und mir gedroht, dass ich dann, also wenn ich die Anzeige nicht zurückziehen würde, sie würden unser Haus anzünden und mich umbringen. Ach du lieber Gott. Ja. Was für eine heftige Geschichte. Und dann, ja, wie hast du dich dann weiter verhalten? Ja, ich bin dann geflüchtet, ja, hab das der Polizei dann auch noch gemeldet. Und sehr, dann sehr gut. Sehr gut, dass du das gemacht hast, der Polizei ja, das zu melden. Ja, das ist auch sehr wichtig gewesen. Mhm. Ja, und dann kam es am 31.05. dazu, dass ich ein Annäherungsverbot bei Gericht beantragt habe. Mhm. Das wurde dann auch stattgegeben. Mhm. Und naja, seitdem, sag ich mal, bis heute kommt es immer mal wieder durch halt den 14-Jährigen und den 15-Jährigen durch zufällige Aufeinandertreffen zu Beleidigungen, zu Hinterherrufen. Was heißt denn genau, bevor du es weitererzählst, was heißt genau Annäherungsverbot? Ja, das Gericht hat beschlossen, dass die sich nur bis auf 20 Meter nähern dürfen. Mhm. Wenn sie dem zuwiderhandeln, kommt es zu einem Zwangsgeld. Aber sie handeln dem zuwider, oder? Genau. Und das war dann, ist jetzt Zufall, ich hatte eigentlich geschrieben, dass dein Mitarbeiter heute angerufen hat. Heute war dann, weil ich eine Vollstreckung beantragt habe, weil die halt zuwiderhandeln, der Gerichtstermin. Aber nochmal, nur vorab die Frage, wie kannst du das beweisen, dass die dem zuwiderhandeln? Das macht man durch Zeugen. Durch Zeugen, okay. Mhm. Und halt, der wird vor Gericht befragt. Und dann kam es heute zu Gericht dazu. Mhm. Ja, dass der Richter da sagte, das wäre zwar die unterste Stufe des Zuwiderhandelns, aber aufgrund einer anderen Sache, da hat der 15-Jährige schon eine Strafe von einer Woche verbüßt, ja, würde er jetzt keine zusätzliche Intention sehen, ihn nochmal zu bestrafen. Mhm. Was hältst du davon, was der Richter da... Ja, ich finde, das ist allgemein so bei Kriminalitätsopfern, dass... ich sag mal, die Strafen für die Täter sind zu mild und es passiert zu wenig. Also ist der also, quasi mit einem lachenden Gesicht da rausgegangen. Ja, die, kann man beide. So sagen. Und dem 14-Jährigen können sie ja eh noch nichts machen, wahrscheinlich. Ja, doch, klar. Es kommt auch nochmal zu einem Strafprozess. Das ist das nächste Problem, dass da die Staatsanwaltschaft mal eine Anklage erhebt. Das dauert ewig. Aber das heißt ja für dich, dass du eigentlich immer irgendwie in Angst oder Sorge bist, wenn du rausgehst. Ja, gerade besonders, wenn ich in diesem Bereich halt ums Rehschock-Karree mich da aufhalte. Und da muss ich halt oft her, wenn ich zur Uni muss. Mhm. Da merke ich immer, wenn ich in die Nähe des Karrees komme, bekomme ich Herzrasen. Und kann ich gut verstehen. Wenn die Tüten dann da noch sind, kriege ich besondere Angst. Ja, natürlich. Die könnten ja rein theoretisch auch ein paar andere Kumpels aufhetzen. Und die auf dich loslassen oder irgendwas anderes Schlimmes. Was sind das für welche? Weißt du ein bisschen den Hintergrund von denen? Ja, das sind halt welche, die halt auch schon zuvor in meiner Stadt rumgepöbelt haben und auch mich und meine Kumpel angepöbelt haben und sonstiges. Geht es da besonders um Hass auf Schwule? Auch. Ich glaube, das ist so eine Respektlosigkeit allen Menschen gegenüber. Mhm. Wie wirst du dich jetzt weiter verhalten? Ja, ich werde natürlich mit dem Rechtsanwalt besprechen, ob man da Einspruch gegen einlegen kann. Und ich hoffe, dass es bald auch zu einem Strafprozess deswegen kommt. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, Christian, wenn du Bock drauf hast, dass du Selbstverteidigungskurs machst. Ja, wurde mir auch schon mal angeboten. Ist zumindest so für das eigene Gefühl und das eigene Selbstbewusstsein nicht schlecht, sowas. Finde ich ganz schlimm, was du erzählst, grauenhaft. Und ich drücke dir die Daumen, dass alles gut geht, Danke. dass die eine fette Strafe abkriegen und dass du bald wieder in Ruhe normal leben kannst. Das hoffe ich auch. Und darf ich noch was sagen? Ganz schnell. Ich freue mich schon auf den 16. Januar in Gelsenkirchen, da sehe ich dich da. Super, dann mach dich bemerkbar bitte. Mach ich. Lieber Christian, tschüss, alles Gute, toi, toi, toi. In der Technik, Martin Dannhauser, morgen heißt unser Thema Geister, Engel und Dämonen. Ich bin ganz, ganz gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr sind wir hier und wir sind alle gespannt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin, bye bye.